Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 535 Flatline. Hä? Ja, wie jetzt? Flatline? Naja. Warum? Es ist nichts los gewesen, ja. Also tote Hose, ja. Und vielleicht ändere ich den Titel auch nochmal. Keine Ahnung. Ich habe heute meine Probleme mit den Titeln, ja. Hab schon von der Rios Wochensicht immer noch keinen gefunden und muss ich jetzt gleich noch machen, ne? Also, glaube ich. Und jetzt beim Uncast hänge ich auch wieder in der Luft, ne? Warum? Weil es gibt nichts die Woche, was wirklich interessant war. Es ist wirklich ziemlich schlimm, ja. Ich habe mir alles Mögliche aus den Fingern saugen wollen, das geht nicht. Ja, stundenlang gesucht, aber letztendlich ein paar Themen gefunden, aber viel ist es halt eben mal nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Hab ich nur das Empfinden momentan oder habt ihr auch das Empfinden, dass hier im Moment nichts mehr groß los ist? So im ganzen Tech-Bereich eigentlich nichts mehr. Also sowas richtiges Aufregendes. Oder ich bin schon so abgestumpft, ja, dass ich nur noch die Meldungen sehe und sag, ja, uninteressant, Müll, bringt nichts, lächerlich, geht nicht, uninteressant, uninteressant. Also so geht's mir jedenfalls die ganze Woche über. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Ne? Letztendlich habe ich dann auf einmal so aus blauen Himmel raus auf einmal gesehen, YouTube Music bekommt jetzt diese Charts-Funktion und zwar global. Ja, also ab sofort könnt ihr quasi sehen, ja, die Charts. Ja, ich weiß nicht, wie die ermittelt werden, nur von YouTube Music oder eben, was weiß ich, allen möglichen Quellen. Das wird sich dann auch im Großen und Ganzen zeigen. Aber immerhin, ihr habt jetzt eine Charts-Funktion drin. Ja. Und was viel, viel interessanter ist, jetzt kann man auch heraufgeladene Musik auch an die Assistenten streamen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Lieder, die ihr selbst hochgeladen habt, ja, ähnlich wie bei Play Music, das geht ja jetzt, könnt ihr dann auch abspielen lassen auf eure Google Nests. Heißen die jetzt Google Nests? Oder Nest Home? Nest Homes, ja genau. Patrick Mahomes, nein, Nest Homes. Und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, dass wirklich jetzt YouTube Music auch wieder für mehr Leute interessant erscheinen lässt. Es bleibt so noch viel, viel Arbeit hinsichtlich Playlist-Verwaltung und so weiter und so weiter. Also das ist noch weit, weit weg von Play Music, aber es ist ein richtig guter, eine richtig gute Verbesserung, denn erstmal kann man eigene Songs uploaden und die jetzt auch noch an seine Assistenten streamen. Das ging ja vorher nicht. Ja. Und da muss ich sagen, das ist doch eine echte Bereicherung. Das ist übrigens auch noch ein kleines Problem, was ich habe mit meinem NAS-Server, wo jetzt meine ganze Musik drauf ist quasi, die abzuspielen auf einem Echo beispielsweise. Ja. Das geht zwar mit verschiedenen Server-Systemen, aber ganz einfach ist das nicht. Ich werde mich vielleicht irgendwann mal dran versuchen, aber erst wahrscheinlich im neuen Jahr. Momentan bin ich eher mit Schreiben beschäftigt und Füllerkram. Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht einen Podcast über Füller machen soll. Ja. Aber ich habe Angst, dass das dann noch teurer wird, das Hobby, als es jetzt schon ist. Ne? Unglaublich, was man da für Geld versenken kann in dem Bereich. Aber hat jetzt mit Android gar nichts zu tun. Ja? YouTube Music wirklich aufgewertet. Dieses Chart-Feature ist für mich, wäre für mich vollkommen uninteressant. Ich meine, ja, ihr wisst ja, ne, also hab ja prinzipiell keine Google-Dienste mehr im aktiven Einsatz. Aber wenn ich YouTube Music im Einsatz hätte, wäre das Charts-Feature für mich vollkommen uninteressant. Ja, ich hasse Charts. Meistens ist das für mich ein Zeichen, wenn ein Song nicht gut ist, wenn es in den Charts ist. Ja, das ist. Ich habe nun mal nicht den Mainstream-Musikgeschmack. Aber ich weiß, dass das natürlich für viele Menschen eine Riesensache ist. Ja, jetzt hier die Charts zu sehen und das zu hören, was auch andere hören, um eben ja auf dem neuesten Stand zu sein. Ja, also, ne? Ah, das ist dann neue Scheiß. Dann muss man es hören. Das muss man hören, ja, sofort. Ja. Nee, das ist jetzt nicht wirklich nicht sarkastisch gemeint. Ja. Das ist wirklich in der Tat so, dass man ja auch, oder viele Leute auch ja wissen wollen, was gerade angesagt ist an Musik. Stellt euch mal vor, ihr lädt Freunde ein oder irgendwas, Party schmeißen geht ja gar nicht momentan. Ja, wer das macht, der gehört auf den Mond geschossen, ja, in der momentanen Lage eine Party zu schmeißen. Aber wenn das dann irgendwann mal besser wird und man schmeißt eine Party und was für Musik soll man spielen, ja, kann man die Charts mal anschmeißen, ne? Und dann kann man wenigstens sagen, wenn die Leute sagen, ja, was spielst denn du wieder für ein Kram, ja, und dann sagt man, hier, was, das sind die globalen Charts, ja, ey, ja, halt's Maul, ey, ja, so einfach. Ja, also gute Nachrichten für YouTube Music Nutzer, finde ich doch, und da gibt's doch nichts dran auszusetzen. Wunderbar. Auch die Umbenennung von G Suite in Google Workspace finde ich sehr, sehr gut. Nicht nur deswegen, weil ich das viel besser aussprechen kann. Also G Suite, das geht mir einfach nicht über die Zunge, ja, was, keine Ahnung wieso. Aber Google Workspace, das ist doch was. Und vor allem, ja, hat das auch eine Aussage, ja, der Arbeitsplatz. Ja, Google Arbeitsplatz, cool. Und das ist genau das, was ja die G Suite sein soll. Suite, wie heißt das? Europäer denkt da vielleicht eher an so eine Hotel-Suite. Ja. aber das ist doch eine gute Sache. Jetzt dieser neue Name. Und erstmal kommen damit kleine Änderungen, ja, beispielsweise auch auf die Icons zu, die eben zum Beispiel einzelne Dienste betreffen. Ich werde auch mal sehen, inwiefern dieses jetzt auch umzusetzen ist schon für bestehende G Suite Accounts. Sind auch die Free-Accounts mit betroffen. Ich gehe mal davon aus, weil es wohl hier wirklich eine komplette Umbenennung des ganzen, dieses ganzen Blogs G Suite geben wird. Neue Icons, ein bisschen neues Design, ja, und vielleicht auch neue Sachen in der Zukunft, die dort eben dann integriert werden. Beispielsweise soll es bald ermöglicht werden, dass Gäste in einem oder an einem Dokument in Google Chat, in einem Google Chatroom arbeiten, ja, oder eben auch so ein Picture-in-Picture-Video-Chat innerhalb von Google Docs, Sheets und Slides. Auch das ist eine Sache, da muss ich sagen, das ist wieder so eine Sache, wo ich finde, das hat einen Reiz, das hat ein Potenzial, dass man auch mal wieder was ausprobieren möchte, ja, von Google. Stellt euch das mal vor, wie genial das ist, ja, ihr arbeitet in Google Docs, Sheets, ne, und mit Leuten zusammen an so einem Dokument, ja, und könnt dann innerhalb des Dokumentes, Picture in Picture eben, ja, zum Beispiel mit den einzelnen Leuten, die an dem Dokument gerade arbeiten, auch Videochat machen. Ja. Das ist für manche eine Horrorvorstellung, aber ich finde es äußerst fortschrittlich und richtig cool. Ja. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und solche Dinger wird es dann eben jetzt auch bald geben. Und damit, ja, wird dieses Paket G Suite unter diesem neuen Google Workspace ja, deutlich verbessert werden. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass wohl Gmail ja, als Workspace ja, gedacht ist. Ja, also Gmail wird wohl ein zentraler Bestandteil dieser Workspace werden. Auch das finde ich eine ganz interessante Sache. Und ja, also E-Mail ist alive und das wird wohl jetzt auch bei Google Workspace wieder ein zentraler Punkt des ganzen Systems werden, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Coole Sache, weil das Gute ist ja, so ein E-Mail kann alles sein mit der entsprechenden Software. Das tun sich viele Leute nicht so richtig klar machen. Die schimpfen über, ja super, ich habe hier 500 E-Mails und keiner davon ist bearbeitet und es wird immer mehr. Ja, Leute, das ist nicht die Schuld von E-Mail, das ist eure Schuld. Bearbeitet mal eure E-Mails. Und wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr eben auf Tools setzen, die das für euch machen. Beispielsweise Autoresponder, ja. Oder ähnliches. Ich meine, ob ihr die Anfragen bekommt über Mail oder über Slack oder über Chat oder über was weiß ich alles, ist wurscht. Das Organisieren ist ja das Problematische und das könnt ihr mit den entsprechenden E-Mail-Tools super genial machen. Die Zurückstellfunktion beispielsweise, was immer bei Gmail meine Lieblingsfunktion war, die ich zum Glück auch in meinem neuen E-Mail-Client habe, Fair E-Mail, die ist zum Beispiel unverzichtbar, um den Überblick in dem Postfach zu behalten. Somit kann man nämlich E-Mails auch terminieren. Das heißt, man kriegt die E-Mail, weiß, okay, das kann ich erst nächste Woche abschließen. Also verschiebt man quasi die Mail auf nächste Woche und kriegt sie dann nochmal vorgelegt, so als ob sie gerade einging und hat dann eben die Möglichkeit, dann zu reagieren und die zu bearbeiten. Wunderbar. Das ist aber nur eine Sache. Auch viel mit Labels, ja, mit Kennzeichnungen, mit Sortierung, mit Prioritäten. Ja, das alles kann man wunderbar machen. Es ist eben ein ganz normales Softwareproblem. Die E-Mail ist wie alles andere, wie Slack, wie Chat, alles auch nur eine Übertragung von Daten an einen entsprechenden Empfänger. Was die Software daraus macht, das hat man ja auch bei Google Inbox gesehen, ist was komplett anderes. Und das sieht man auch zum Beispiel an Chat-Clients, die über E-Mail funktionieren. Ja? Das ist wie ein normales Chat-Programm, nur dass es eben über E-Mail läuft. Alles hängt an der Software. Und da ist ja Google mit vielen seiner Tools ganz gut aufgestellt. Und wenn hier Google Workspace jetzt das Ganze als zentralen Punkt nutzt, Gmail, dann wird sich der Google auch was dabei gedacht haben und dann eben auch diese ganzen Dienste entsprechend ansteuern lassen. Und die Integration ist ja eigentlich schon längst vorhanden. Also jemand schickt euch einen Anhang mit einem Google Doc, ja, und wenn ihr dann draufklickt, wird Google Docs geöffnet, ihr seid im Dokument, ihr könnt es bearbeiten, ja, und so weiter und so weiter. Und dann eben diese Integration mit dem Chat noch. Wir finden, das ist wieder ein kleiner Schritt, aber trotzdem ein ganzer Schritt auf dem Weg zu einer neuen Art von Zusammenarbeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch wieder so ein Vorzeigemodell ist für zukünftige Lösungen in dem Bereich, weil man ja deutlich, wie man jetzt sieht, weggeht von der örtlichen Arbeit hin zu Homeoffice, wie es jetzt so schön heißt, ja, oder einfach vernünftiges Office, dass man nicht für ein paar Formulare oder ein paar Dokumenten zu bearbeiten, ja, was weiß ich, 50 Kilometer jeden Tag fahren muss. Unsinn. Das kann man auch anders machen. So. Qualcomm wird sein eigenes Gaming-Smartphone herstellen, und zwar in Zusammenarbeit mit Asus. Da muss ich erstmal einen Schluck Kaffee dazu nehmen. So. Denn ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, aber tatsächlich, offenbar sind die damit nicht ausreichend zufriedengestellt, wenn andere Leute oder andere Firmen mit dem Snapdragon-Prozessor Gamer-Handys machen. Nein, die wollen eigenes machen. Und zwar könnt ihr euch schon mal merken, den 1. bis 2. Dezember, ja, dort hält nämlich Qualcomm ein relativ großes Event und dort wird wohl nach momentanen Gerüchten zu folgen, der Snapdragon 875 vorgestellt werden. Das ist ein 5-Nanometer-Chip und hat diesen Cortex X1-Core, der ja besonders leistungsstark sein soll. Man darf also gespannt sein. Und Asus soll eben für Qualcomm oder mit Qualcomm zusammen ein Gamer-Handy basierend wohl auf diesem Prozessor, ja, vorstellen. Letztendlich werden wir warten, wie das aussieht, wenn die das Smartphone gleich veröffentlichen. Kann es natürlich noch nicht der Prozessor sein, da muss es noch der Vorgänger sein, der 865, glaube ich, plus, ja. Aber es könnte auch schon eine Ankündigung sein, eben für diesen neuen Prozessor, was ja durchaus Sinn machen würde. Und die interessante Geschichte, was daraus dann entsteht, ist ja auch, dass Nvidia angekündigt hat, ARM zu kaufen. Oder eigentlich der Kauf ist ja schon in vollem Gange, wenn man so will. Und da will vielleicht auch Snapdragon hier sich rechtzeitig im Gaming-Business noch positionieren, weil auch wenn diese Qualcomm-Prozessoren, die ja auch ARM basierend sind, das eine nicht ausschließen. Das heißt, Nvidia kann auch Qualcomm-Prozessoren verbauen, wird es wahrscheinlich auch machen, ja. Wenn die vielleicht ihr eigenes Gamer-Handy rausbringen. Aber Qualcomm will da wohl nicht außen vor stehen und bringt eben jetzt Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, also Elite spielen. Ja, super. so ein Logo da zu sehen, ja. Und alles andere wird man jetzt eben dann am oder auf dem Event im 1. 2. Dezember erfahren. Ich bin da relativ gespannt drauf. Ach ja, genau. Das ist vielleicht noch ein interessantes Feature. Google hat nämlich eine Android Sound Notification angekündigt. Ich weiß nicht, ob es schon aktiv ist. Soll, wenn noch nicht, soll es wohl bald kommen. Was ist es? Und zwar, dass man eine Benachrichtigung bekommt, wenn bestimmte Töne zu hören sind. Das kann alles Mögliche sein, beispielsweise die Klingel, ja, oder Feueralarm, der Feuermelder geht an, ja. Aber auch, wenn man zum Beispiel ein Renngeräusch hört. Oder wenn jemand an die Tür klopft, Piepsgeräusche von irgendwelchen Geräten im Haus, das alles soll dann erkannt werden und man bekommt eine Push-Notification, also eine Benachrichtigung direkt aufs Handy geschickt, beziehungsweise das Handy, da komme ich gleich noch dazu, macht die dann selbst. Man bekommt die nicht geschickt, sondern das Handy macht die Notification selbst. Und kriegt es angezeigt. Nützlich zum Beispiel für Leute, die hörgeschädigt sind. Ja, die können dann zum Beispiel lesen, wenn jemand an die Tür klopft, obwohl sie das nicht hören, ja, können sie dann per Benachrichtigung, zum Beispiel mit Vibrationsalarm, dann gucken sie drauf und sehen, okay, es klopft jetzt jemand an die Tür. Ja, also weiß man das und kann entsprechend reagieren. Und eben auch für dasselbe, eben auch für alle anderen Geräte, die eben einen Laut von sich geben, kann dann eventuell hier Google sagen, okay, das ist jetzt dieses oder jenes Geräusch und man kann entsprechend reagieren, ihr glaubt nicht, ich weiß nicht, ob ihr euch in die Situation hereinversetzen könnt, was das für eine wahnsinnig tolle Sache ist für Leute, die das wirklich brauchen. Ja, das ist wirklich irre. Ja, die Möglichkeiten, die dann eben dadurch entstehen. Wisst ihr, es gab für solche, für einzelne Sachen gab es ja sogar Sonderlösungen, zum Beispiel, wenn das Telefon klingelt, geht ein Licht an. Ja, also so bei Festnetztelefon gab es das, konnt ihr dazwischen schalten, dass es auch ein optisches Signal gibt, wenn das Telefon klingelt. Ja, oder wenn jemand an der Tür klingelt, dass dann auch ein Licht angeht, dass dann jemand weiß, okay, da hat jemand geklingelt oder das Telefon klingelt. Ja, also beim Telefon, ja, ist natürlich ein bisschen suspekt, ne, klar. Ich weiß schon, was ihr sagen wollt. Aber das geht auch noch aus anderen Gründen kann man das vielleicht gebrauchen. Ihr seid zum Beispiel daheim am Rumbasteln, ja, habt einen Gehörschutz auf, ja, zum Beispiel ihr sägt, ihr bohrt oder da ist es ja auch schon meistens laut genug, dass man das eh nicht hört. Ja. Aber das Telefon liegt eben entsprechend positioniert. Ja, ich weiß nicht, wie genau das ist, die Erkennung, das wird sich dann natürlich noch zeigen, das muss natürlich schon relativ genau sein. Oder ihr trägt es am Körper und das Gerät hört es dann trotzdem. Vor allem eben, wenn ihr Gehörschutz anhabt oder eben auch, wenn ihr laut Musik mit Kopfhörer hört. Da hätte ich das auch schon gebraucht. Ich höre zwar keine laute Musik, aber ich habe natürlich einen Kopfhörer, gerade weil ich den nicht laut höre, das ist eine super gute, so ein Sony-Kopfhörer, der super gute, Noise Cancellation hat, ja, also die Hintergrundgeräusche werden da ausgeblendet. Das heißt, ich krieg dann nicht mit, wenn jemand, wenn es da klingelt. Das kriege ich nicht mit. Unmöglich. Ja. Ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass ich einen Feueralarm mitkriegen würde. ja. Und da ist dann eben genau das Smartphone optimal dafür, weil das Smartphone ist quasi im komplett ruhigen. Ich im Kopfhörer höre aber nichts davon. Also kriege ich eine Benachrichtigung, sogar auf dem Kopfhörer gespielt. Also es gibt dann ein Alarmsignal. Ups, da muss ich mal gucken. Ah ja, und dann weiß ich, okay, es hat jetzt jemand an die Tür geklopft oder der Feueralarm ist an. Ja, so, die steht schon alles in Flammen, bitte verlass das Haus. Und dann so, und weg. So ist das schon sinnvoll. Also, hauptsächlich natürlich gedacht für Leute mit Hörschäden, ja, aber ich denke, dass es gerade auch in unserer Zeit, wo man sehr viel im Kopfhörer arbeitet, ja, zu Recht natürlich auch, damit man andere nicht stört, dass man dann aber auch hört oder Benachrichtigung kriegt, wenn es jetzt eben gerade klingelt oder so. Ja, ich kenne das, also ich krieg viele Pakete geliefert, ja, und an vielen Tagen würde ich gerne mal ein Hörspiel hören über einen Kopfhörer und verzichte dann darauf, weil vielleicht der Paketfahrer dann kommt, ja, und muss ich immer warten, bis die Pakete abgeliefert wurden und dann kann ich tatsächlich erstmal was hören. Ja. Und das ist eine super geniale Sache dann. Ja. Wird mir zwar nichts nützen, weil ich ja kein Android, keine Google Services mehr da drauf habe, aber beziehungsweise ich habe es schon drauf, aber ich nutze natürlich konsequent nicht mehr, um mich drauf vorzubereiten, weil es wird ja irgendwann passieren. Deswegen, yep, werde ich da zwar jetzt erstmal nichts davon haben, aber das möchte ich nicht sagen, das ist richtig genial. Und außerdem, wenn man eine Wear OS Smartwatch hat, kriegt man diese Benachrichtigung auch auf die Wear OS Watch, ja, und kann dann eben auch zum Beispiel das Smartphone wo ganz anders hinlegen. Ja, zum Beispiel, wenn man laut bohrt oder arbeitet, ein Kreissäge oder irgendwas, ja, legt man das dann zum Beispiel in den Flur, ja, in die Diele. Und wenn es dann klingelt an der Tür, dann kriegt man die Benachrichtigung hier, ne? Da hat jemand geklingelt. Also wunderbar, ich finde das ganz, ganz toll. Und wenn ihr dann sagt, ah, toll, dann kann ich ja, dann, ah, das ist immer gut, ich habe den Fernseher immer so laut, dass ich nicht höre, wenn jemand klopft, dann sage ich, Leute, seid ihr noch wahnsinnig? Fernsehen leiser machen, ja, Rücksicht nehmen auf andere Menschen, das wäre mal cool. Ne? Aber natürlich macht ihr das ja sowieso nicht hier. Sind nur anständige Menschen hier. Gell? Genau. Das Redmi Note 10, ja, zumindest die große Version, kommt übrigens mit einem 108 Megapixel Kamera, mit einer 108 Megapixel Kamera integriert und einem Snapdragon 750G. Dieser soll relativ gut sein, ja, also relativ schnell sein, und hier in dieser großen Variante, wie gesagt, das Topmodell vom Redmi Note 10, dann eben mit der 108 Megapixel Kamera, ganz interessant. Ich finde es wirklich sehr reizvoll. Man darf erwarten, dass der Preis auch extrem niedrig sein wird. Die Redmi Note 10 Reihe ist ja die günstige Baureihe sozusagen von ja, Xiaomi eigentlich. Redmi, Xiaomi, ne? Ist ja im Prinzip, oder ist nicht nur im Prinzip, sondern ist die gleiche Firma. Und da sind die Preise wirklich so niedrig, dass einem die Ohren schlackern. Ja, also ich wage keine Prognose hier abzugeben, was es dann kosten wird mit der Kamera und dem relativ neuen Prozessor. Aber ich erwarte, dass es ziemlich günstig sein wird. Und ja, damit wird das sicherlich auch wieder ein interessantes Gerät sein. Der 750G scheint nicht sehr beliebt zu sein. Die Leute haben Angst, dass der nicht genug Power hat. Allerdings ist der relativ gut eingeordnet. Der hat also ausreichend Power. Viel wichtiger ist dann die Ausstattung mit Speicher. Was wird denn da dann eben verbaut werden? Das ist wichtiger. Viel, viel wichtiger. Der 750G wird sicherlich mehr als ausreichend sein für die meisten Aufgaben, auch für normale Spiele zu zocken. Ja, kein Thema. Rein von der Leistung her. Der Rest hängt natürlich von anderen Komponenten ab, die im Gerät verbaut werden. Das darf man einfach nicht vergessen. Und also ich schätze mal, ich gebe jetzt doch mal eine Preisprognose ab. Ich schätze mal, dass es so um die 270 bis 290 Euro liegen wird. Und damit muss ich sagen, wow. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass das Xiaomi Redmi Note 10 auch dann tatsächlich offiziell bei uns zu kaufen ist. Importe sind ja momentan etwas happig. Ja, vielleicht kann ich das auch nur kurz ansprechen momentan. Importe dauern natürlich im Moment bestimmt auch wegen der Covid-19-Pandemie recht lange. Nicht nur aus China, sondern egal woher. Da müsste auch drauf gefasst mal. Also ich habe Pakete aus Japan geordert. Die haben über einen Monat gedauert. Normalerweise ist die japanische Post extrem flink. Aber das geht momentan eben ganz, ganz schleppend voran. Aus anderen Ländern geht es ebenfalls so. Jetzt kommt auch noch die Weihnachtszeit langsam dazu. Und jetzt könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass ihr Importe schwer nur bekommen könnt. Außerdem wird wirklich momentan scheinbar alles kontrolliert. Ganz genau. Und das kann natürlich auch zum Problem werden, nicht nur wegen der Wartezeit her, sondern euch muss klar sein, dass hier drauf zu achten ist, dass die Geräte auch ein CE-Zeichen benötigen und so weiter. Also wenn da ein Netzteil drin ist, wo kein CE-Zeichen drauf ist, dann wird das Gerät unter Umständen sogar eingezogen, Leute. Müsst ihr also aufpassen, dass alles da im Vorfeld schon euch informieren. Deswegen bin sogar ich, obwohl ich ja richtig, also für mich sind Importe wie ganz normales Einkaufen. Ja, ich kaufe so viel zum Beispiel über AliExpress, ja, aber ich sehe es, wie es momentan wirklich stockt. Gerade, ich habe es ja eben schon mal gesagt, Füller, ja, da muss ich sagen, also das ist der Wahnsinn, was dort, wie lang das momentan dauert und offenbar wie stark da kontrolliert wird, ja, irre. Und deswegen kann ich momentan nur bedingt eine Empfehlung aussprechen für ein Gerät zu importieren. Denn das kann nicht nur sehr lange dauern, das kann riesig Probleme geben, weil die dort offenbar momentan sehr, sehr genau sind mit den Kontrollen. Wie gesagt, egal aus welchem Land auch, hat also jetzt nichts mit China oder mit irgendwelchen anderen Ländern zu tun. Auch Importe aus den USA werden so massiv kontrolliert, es ist wirklich unglaublich. Ja, ich glaube, also ich glaube, so schlimm war das noch nie mit dem Import von Produkten wie im Moment. Ich weiß nicht warum, vielleicht wollen die gucken, dass da keine illegale Materialien, also Maskenlieferungen beispielsweise, die waren ja in den letzten Monaten immer wieder in den Schlagzeilen, dass da nichts passiert. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, momentan ist es kein Spaß, etwas im Ausland zu kaufen, wenn es nicht europäisches Ausland ist. Innerhalb von Europa habe ich übrigens außer ein paar Tage längere Lieferzeit, habe ich jetzt noch nichts bemerkt. Aber außerhalb von Europa, von der EU wohlgemerkt, ja, ist es schlimm. Übrigens sehr frustrierend auch. Japan hat ja ein Freihandelsabkommen mit Deutschland und trotzdem wird so hart kontrolliert, alles, was aus Japan eingeführt wird. Ich kann es gar nicht verstehen. Wo ist denn da das Freihandelsabkommen geblieben? Ich hatte letztens einen Füller importiert, der war zum Glück noch unter der Freigrenze, die bei, ach, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei 120 Euro, bin mir nicht ganz sicher, ja, 120 oder 150 Euro liegt, war zum Glück noch etwas drunter. Sonst wären Zollgebühren fällig gewesen. Aber laut Freihandelsabkommen und laut dieser Special Preference Liste vom Zoll wird ihr kein Zoll berechnen, nur die Umsatzsteuer. Die musste ich natürlich auch zahlen dafür. Ne? Also wird sowieso noch Kosten dazukommen, mindestens die Umsatzsteuer. Ja, aber kein Zoll. Und eigentlich sollte bei Produkten aus Japan auch kein Zoll draufkommen. Da gibt es normalerweise keine Grenze, ja, vom Wert her. Ja, was soll das? Also, das steht hier klipp und klar. Für den privaten Gebrauch gibt es keinen Zoll bei Produkten, egal wie teuer die sind. Ja. Und dann krieg ich einen Zettel, wo draufsteht: Naja, das ist ja unter der Freigrenze. Hallo, es gibt keine Freigrenze. Ich weiß nicht. Also es ist jedenfalls sehr, sehr nervig. Und ich weiß nicht, ob das Freihandelsabkommen jetzt nur heiße Luft war. Ich habe mich schon gefreut. Ich habe gesagt, ah, super genial, ja. Japan, Wahnsinn, da kann man endlich mit Japan Sachen ordern und so, ohne dass man sich Gedanken machen muss über riesige Zollkosten, ja. Und dann liegt das Ding 4 Wochen am Zoll in Frankfurt. Kostet dann doch noch einen Haufen Kohle. Ne? Also verstehe ich nicht. Ist mir unbegreiflich. Oppo bringt Smart-TV-Produkte raus. Ja, Smart-TV-Produkte. Irgendwie will jeder jetzt Smart-TV-Produkte bringen. Ne? Xiaomi, Huawei, Honor und jetzt auch Oppo. So. Jetzt habe ich mal so einen Husten, einen Halsbonbon in den Mund genommen. Ja, irgendwie kratzt hier am Hals, bevor meine Stimme versagt. Ja, man muss jetzt hier mal einen Drops lutschen. Ja, das ist schön heiß. Also, Oppo hat Smart-TV-Produkte vorgestellt oder wird vorstellen, und zwar am 19. Oktober. Diese ganze Chose ist wieder so eine Geschichte, wo ich mich frage, ist das wirklich nur so Prestige-Ding jetzt, dass jede größere Firma jetzt sowas haben muss und dann eben so ein Smart-TV rausbringen muss, statt wird es nicht einfach schöner, wenn die sich einfach mal mit anderen Firmen, die ja zum Beispiel nur TV-Geräte produzieren oder halt, sagen wir mal, größer auf dem Markt positioniert sind, zusammentun würden und einfach vielleicht einen Standard setzen, ja, so dass die Geräte untereinander besser zusammenarbeiten. Ich meine, wisst ihr alle Geräte so, ja, dass es dann egal ist, ob ihr ein Oppo habt, ein Xiaomi, ein Huawei, ein Honor, ein Samsung, ein LG oder ein Sony-Gerät, ja. Alle wollen jetzt für ihr Smart-TV das spezielle Gerät, ne? Oder umgekehrt. Ne? Also bei Sony ist es wohl, für Smart-TV gibt es noch das Smartphone. Ja, da sieht man eindeutig. Bei Samsung ist es wohl eher umgekehrt. Ja. Aber die sind ja auch groß im Phone-Business. Hier bei Oppo, Xiaomi und so, da ist es ganz klar, da ist der Fernseher eine Erweiterung fürs Handy. Ja, und nicht das Handy eine Erweiterung vom Fernseher. Aber die Frage ist halt, ob das groß Sinn macht. Ich weiß ja nicht, bindet das wirklich so viel Kunden? Also ich würde jetzt nicht unbedingt darauf achten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Oppo TV habe und jetzt kommt auf einmal ein anderes geniales Handy raus von einem anderen Anbieter. Also dann würde ich jetzt nicht sagen, nee, aber ich habe ja ein Oppo-Fernseher, also brauche ich auch wieder ein Oppo-Handy. Hä? Das erschließt sich mir so nicht. Ja, das ist ja ungefähr so, wie wenn ich mir ein Auto kaufe, passend zu meinem Handy. Ja, also das, nö. Es gibt zwar Leute, die machen das, ja, die holen sich vielleicht ein Auto, weil da Apple CarPlay unterstützt wird, aber ist ja, ich bin zwar verrückt, aber so verrückt bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich das mache. Und deswegen erschließt sich das mir nicht so ganz, der Sinn. Ja, was nützt mir ein Smart TV, wenn das speziell an mein Smartphone angepasst ist? Im Jahr oder zwei Jahre später habe ich ein ganz anderes Smartphone und was soll ich denn mit dem Fernseher machen? Soll ich mir dann auch noch einen Fernseher von der anderen Marke holen oder was? Nee. Das seht ihr, mir wäre es viel lieber, wenn die mal zusammenarbeiten würden und ein einheitlicher Standard bringen, wo wirklich überall super einfach mit der gleichen Bedienung auch, zumindest am Smartphone, die Funktionen ermöglichen. Ja. Und ich weiß, Smart TV ist eigentlich auch eine eigenständige Geschichte, oder sollte zumindest eine eigenständige Geschichte sein, aber irgendwie kommt es doch wieder auf das Handy zurück, nämlich dann, wenn man zum Beispiel à la Chromecast, ja, Daten übertragen möchte von seinem Handy auf das TV-Gerät. Wenn ich nämlich dazu wieder einen Chromecast benötige, dann können wir die ganze Sache abhaken. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Dann ist das Teil nicht kompatibel mit dem Smart TV. Und deswegen, jede Firma, wo darauf hält, und das ist eben auch Oppo und Xiaomi beispielsweise, bei Huawei ist es auch so, dass man dann eine direkte Integration hat, wo man ganz einfach mit seinem Smartphone das Bild oder Inhalte direkt auf den Fernseher streamen kann. Ja. Und das ist eben wichtig. Aber dafür gibt es eben keinen einheitlichen Standard. Bei dem einen muss man hier über Miracast gehen. Chrome hat eine ganz eigene Sache. Dann eigentlich ist das eine Schande. Ja. Da haben wir ein offenes System wie Android. Und was ist da nur drin? Nur Chromecast-Anbindung. Das finde ich zum Beispiel eine Riesensauerei. Ich hätte zum Beispiel gerne auch eine Miracast-Anbindung beziehungsweise Fire TV-Anbindung, wo ich direkt auf Systemebene sagen kann, nö, ich möchte nicht an Chromecast schicken, ich möchte an mein Fire TV das schicken. Fertig, weil ich habe kein Chromecast. Ne? So. Aber das geht nicht. Dann geht es da mit einzelnen Apps beispielsweise eben mit Spotify kann man beispielsweise an die Echos noch was schicken, ja. Und so hat man dann eine ganze Palette und eigentlich muss man für jede App dann wieder einzeln umdenken. Ich finde das ziemlich schade und das ist auch nicht das, was die Benutzer wollen, glaube ich. Die Benutzer wollen einfach nur unkompliziert ihre Sachen dort sehen, wo sie das wollen. Da ist noch viel, viel Arbeit zu leisten, ja. Heute gerade wieder probiert, mit zwei Echos, ja. Ich habe mir was angehört auf dem einen Echo und wollte das, als ich rüberging ins andere Zimmer, ich habe vergessen zu sagen, ja, auf allen Lautsprechern, ja, wobei das auch nicht immer gewollt ist, in allen Zimmern, wollte ich den Stream einfach rüberlegen, den Audio-Stream, in ein anderes Zimmer. Ja, ging natürlich nicht. Das Kommando ist unbekannt. Schade, ne? Dann habe ich einfach nochmal den Stream neu gestartet. Immerhin ging's von dem Gerät aus, vom anderen Gerät, den Streams starten auf ein Echo im anderen Zimmer. Ja, ich habe dann gesagt, starte Radio bla bla bla auf Echo Büro. Und dann hat er es tatsächlich gemacht. Ihr seht, es ist noch viel zu tun. Und statt dass da jeder dann seine eigenen Pseudo-Standards einführt, können die sich nicht einfach mal vertragen und was zusammen machen. Ich würde sagen, das würde für viele auch nützen. Ja? Mehr Leute würden das kaufen und dann würden auch mehr Leute zum Beispiel ein Samsung-Teil holen. Ja? Oder ein Oppo-Teil oder was weiß ich. Wenn sie wüssten, ich kann alles mit allem machen, ist doch cool. Die Kundenbindung, so als die Leute irgendwie dazu zwingen, bei einer bestimmten Marke zu bleiben, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr umzusetzen. Das war vielleicht früher mal so, als die Leute gesagt haben, ich vertraue nur auf AEG. Ja? Oder so. Das ist heute, das ist heute unvorstellbar. Jedenfalls finde ich das so. Ich kaufe mir keine Geräte mehr nach Marke. Ich kaufe mir Geräte nach dem, was die einzelnen Geräten bringen. Und die müssen zusammenarbeiten. Wenn nicht, ist es Frust pur. So sieht's aus. Nun gut. Weiter geht's. Was haben wir noch? Das Huawei Mate 40 Event ist offiziell angekündigt. Und zwar dicker Merker im Kalender. Ja, mein Katzplaner ist schon gespickt davon. Oktober, den 22. Ja, diesen Monat. Da wird's so gut wie sicher, dass, oder es ist sicher, Huawei Mate 40 vorgestellt, die ganze Familie an Geräten und wir werden sehen, was dann hier geboten wird. Es gibt noch ein ganzer Haufen an Unklarheiten betreff Prozessor. Ja, klar, ihr wisst natürlich warum. Kamera beispielsweise, ja, aber auch Display, das alles ist noch nicht so hundertprozentig in trockenen Tüchern, dass die Gerüchte, die da umgehen, sind so vielfältig momentan, weil jeder behauptet natürlich jetzt was anderes. Alle sind verunsichert, auch die, die natürlich normalerweise verlässliche Leaks rausbringen, sind natürlich etwas irritiert durch die momentane Huawei-Situation. Viele, die spekuliert haben, beispielsweise, dass dieser oder jener Prozessor eingebaut wird, sind sich da jetzt gar nicht mehr so sicher, weil Huawei beispielsweise gar keine Kirin-Prozessoren mehr kaufen kann. Das heißt, die haben nur noch jetzt die Bestände, die sie schon gekauft haben. Ja, aber was heißt denn das? Das heißt, heißt das dann, dass die Geräte, die Mate 40-Reihe, limitiert ist? Oder wird dann doch ein anderer Prozessor genutzt, der vielleicht noch besser verfügbar ist? Das alles wird sich eben am 22. Oktober auflösen. Es wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Event werden. Meiner Meinung nach. Bisher sieht es so aus, als ob das Mate 40 eine imposante Kamera bekommt. Wie imposant wird man natürlich auch sehen. 50 Megapixel und ein 7680 Frames pro Sekunde Ultra Slow-Mo Video in 1080p Auflösung. Boah. Das sind wirklich Highspeed-Aufnahmen. 7680 Frames pro Sekunde. Wow. Irre. Ich weiß nicht, ob man so viel braucht, aber ich glaube, damit kann man so ziemlich alles in Zeitlupe capturen. Irre. Wirklich irre. Wenn das richtig gut rüberkommt, Wahnsinn. Sehr beeindruckend. Also es wird erwartet, dass auf jeden Fall eingeschränkte Verfügbarkeit vorhanden ist. Der Prozessor, ja, wie gesagt, also da möchte ich eigentlich gar keine Spekulation jetzt hier vertiefen. Der Chef der Huawei Smartphone Unit hat jedenfalls auf Weibo ein Bild veröffentlicht, das gemacht wurde mit dem Mate 40, so ein Zoom-Foto vom Mond, und man sieht also wirklich schöne Details, muss man ganz klar sagen. Wunderbar gemacht. Aber ehrlich gesagt, das sagt nicht viel aus, ne? Das dürfte ja klar sein. Also ist zwar ein schöner Gag und bringt auch die Leute zu mal so ein Oh zu machen, ja, aber okay. Naja. Warten wir also mal ab, was dann eben am 22. Oktober hier präsentiert wird. Huawei ist ja immer für eine Überraschung gut. Vielleicht schaffen sie es auch diesmal. Ich weiß natürlich klar, dass die auch wenig Spielraum haben momentan. Von daher erwarte ich vielleicht etwas zu viel, aber immerhin. Huawei hat auch die Movie-App jetzt in der App-Gallery positioniert. Auch das finde ich äußerst bemerkenswert. Immer mehr Entwickler produzieren aus dem europäischen Raum auch für die Huawei App Gallery. Das ist eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung, und ich muss sagen, das passiert in einem Ausmaß, wo ich das nicht gedacht hätte. Egal ob Magenta TV, ja, oder mein Magenta, die Verwaltungssoftware von den Mobilfunkgeräten, ja, für Leute, die eine T-Mobile-Karte drin haben, gibt es offiziell in der App Gallery sogar die offizielle Ausweis-App 2, ja, gibt es tatsächlich in der Huawei App Gallery. Ja, irre. Ich finde es super gut. Das heißt, selbst die Bundesregierung hat Huawei nicht jetzt verteufelt, sondern bietet noch offiziell Software an dafür. Cool. Aber auch andere Sachen, egal ob Bonprix, Rossmann, Burger King, Check24, Sat1, ja. Vodafone ist natürlich auch dabei. CB Photo World, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Fotoautomaten kennt da von CB. Wo stehen die? Glaube ich auch bei DM oder sowas, ja. Könnt ihr hingehen, ne? Könnt ihr Fotos machen, oder ihr bestellt sie über eure App tatsächlich. Deutschlandcard, ja. Telegram X übrigens auch, die Chat-Software. Das alles, ja, ist offiziell in der App-Gallery von den Entwicklern eingepflegt worden. Das heißt, die App-Gallery hat einen richtig guten Zuwachs bekommen von vernünftiger Software, und nicht nur eben von irgendwelchen unbekannten Software-Klitschen, sondern wichtige Software, die man eben auch für die alltägliche Nutzung braucht. Auch Aldi Talk beispielsweise vertreten. Das muss man sich vorstellen. Aldi bietet für die Huawei-Geräte in der Huawei-App-Galerie Aldi Talk an. Also die Zeit, wo man gesagt hat, naja, aber was soll ich denn ohne Play Store machen? Die ist vorbei. Also die ist definitiv vorbei. Also man kommt hier mit der Software, die es in der App Gallery gibt, wunderbar zu Rande. Ja, wunderbar zu Rande. Irre. Ja. Ich finde es super. Also ich bin zufrieden, wie sich die App Gallery entwickelt. Und ehrlich gesagt, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Programme oder Apps bereits in so kurzer Zeit schaffen in die App Gallery. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Entwickler so großes Interesse daran zeigen. nach der Presse könnte man ja vermuten, dass es UAway sowieso bald nicht mehr gibt. Ja, und dass dann Entwickler hingehen und dafür eine App programmieren, ist bemerkenswert. Vielleicht haben sie durchschaut, ja, was wirklich Sache ist, nämlich, dass die Teile weiterverkauft werden. Und dass es eine gute Idee ist, wenn man den immer noch zweitgrößten Handyhersteller der Welt vielleicht doch noch unterstützt mit einer App. Ja. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ich finde es jedenfalls super. Und ja, vielleicht noch als Update. Es ist immer noch, die Google Services sind immer noch aktiv auf meinem Honor View 20. Immer noch, ich weiß nicht, wie viele Woche wir jetzt haben nach der Ankündigung, dass es ab sofort nicht mehr geht. Ja. Wieder eine Woche, wo man hier diese Meldung Lügen strafen kann. Updates ganz normal über den Play Store. Gut. Alles zufrieden? Wunderbar. Yay. aber auf jeden Fall kommt jetzt eben auch MoveIt in die App Gallery, was für viele interessant ist, die jetzt zum Beispiel hier Public, also öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen. Ja, da ist es ganz gut. Und auch für Carsharing und so weiter ist es eine interessante Sache. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, inwiefern das in Europa interessant ist. Das MoveIt in den USA ist das jedenfalls ein großes Ding. Man nennt es wohl Urban Mobility Apps. Ja, also so, ne, wer unterwegs ist mit Bus, Zug, Bike oder Carsharing oder was weiß ich alles, ne, die können hier da mit dieser MoveIt-App durchaus Nutzen ziehen. Cool. Okay. Dann sind wir durch mit den Themen. Dann komme ich jetzt mal zur App der Woche. Und zwar ist es diesmal OpenHub. Eigentlich unglaublich, dass diese App noch nicht App der Woche war. Ja, aber ja, vielleicht braucht man erstmal so einen Blick über den Tellerrand, bevor man aufmerksam wird auf so eine App. Denn was ist das? Es ersetzt im Prinzip viele Automatisierungslösungen. Ja, und gerade jetzt, wo IFTTT ja, ja kostenpflichtig geworden ist, wenn man es vernünftig nutzen will, ist das natürlich eine interessante Lösung. Ein quelloffenes Programm, das die Kommunikation mit den unterschiedlichsten Smart-Home-Anwendungen ermöglicht. Eine unglaubliche Vielzahl von Geräten und Services werden unterstützt. Über 200 Add-ons gibt es für viele bekannte, aber auch ganz unbekannte Marken, auch Open-Source-Lösungen, ja, oder offene Lösungen werden dort unterstützt. Und ihr könnt wirklich vieles mit einbinden. Egal, ob jetzt eure Philips Hue-Lampe, ein Echo, ein Chromecast oder sogar die Fritzbox selbst. Ja, alles ist vernetzbar mit OpenHub. Dabei wird Hub allerdings tatsächlich wie H-A-B geschrieben und nicht wie H-U-B. Ja, also die Spielerei haben die Entwickler da wohl gerne gemacht. Und es ist auch eine App, die sowohl im Play Store zu bekommen ist, mit dem Google Framework, als auch ohne Google Framework bei F-Droid. Dort gibt es dann zwar keine Push-Benachrichtigung, aber die App pollt dann immer die Nachrichten an, also das heißt, wird abgefragt. Hintergrund ist natürlich der, dass diese Push-Benachrichtigungen eben in den Android-Services oder in den Google-Services versteckt sind, ja, und die ja dort nicht gewünscht sind. Und natürlich dann eben auch diese App lauffähig unter oder auf Geräten, die eben ohne Google Play Services auskommen. Ja, wie gesagt, die Steuerungsmöglichkeiten sind für die einzelnen Geräte dann unterschiedlich, sind allerdings sehr, sehr umfangreich. Man glaubt es kaum. Also ihr wollt schon immer mal astronomische Daten für eure Wettervorhersage haben? Kein Problem, habt ihr auch drin. Ihr habt eine Spracherkennung drin, die wohl dann aber über Google funktioniert, ganz genau. Ihr könnt Aktionen auslösen mit Widgets auch. Und wie gesagt, ihr habt so viele Geräte, die unterstützt werden. Und die Möglichkeiten sind wirklich phänomenal. Ihr könnt sogar NFC-Tags beschreiben, beziehungsweise zuordnen, NFC-Tags für bestimmte Aktionen. Ja? Also ihr habt hier eine richtig umfangreiche Lösung, ob ihr jetzt Kameras beobachten und abfragen wollt, ja, oder eben nur euer Licht damit steuern wollt, das alles ist möglich mit dieser quelloffenen Software und damit auch datenschutzrechtlich ziemlich ja, positiv. Also vieles geht eben über die oder an den Cloud-Diensten vorbei, die eben jetzt hier die großen Firmen anbieten. Natürlich braucht das auch unter Umständen eine eventuell etwas umfangreichere Einrichtung. Je nachdem, was für Geräte ihr dort habt und wie ihr die nutzen wollt, ist es dann natürlich erforderlich, dass dort mehr Vorarbeit geleistet wird. Aber insgesamt muss man sagen, ist dieser Aufwand durchaus noch im, naja, sagen wir mal, er ist zu stemmen. Ja. Es wird sicherlich nicht für alle hier interessant sein, vor allem bestimmte Aktionen nicht, ja, aber es ist schon interessant, dass ihr zum Beispiel mit einem Raspberry Pi dann hier einen Open Hub Server betreiben könnt. Und dann eben hier zum Beispiel Geräte steuern könnt. Wirklich sehr, sehr interessant. Viele Möglichkeiten, wenn ihr euch für das Thema interessiert, ladet euch die App herunter. Die ist kostenlos und eben wie gesagt in einer Version im Play Store und einer Version bei F-Droid. Und in beiden Stores gibt es auch eine Open Hub Beta-Version mit den neuesten Funktionen, aber dann eben als Beta-Test. Open Hub im Play Store kostenlos zum Download. Jo, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja? Und die Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo. Zum Herunterklappen ist da der Text. Ja, und dann könnt ihr dort mitdiskutieren. Joa, gibt's noch irgendwas? Nein, ich glaube, wir haben alles abgegrast, was es diese Woche gibt. Dann wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.